Wir stehen auf dem Parkplatz vorm Kaufhaus Dahl. B mit seinem C-Coupé, ich mit meinem Golf 1. P ist mit dem Mofa da. Was macht man noch sonst auf dem Dorf? Wir quatschen, rauchen, lästern über alles und jeden ab und haben Spaß. Überlegen, was wir noch machen könnten. Vielleicht zu McDoof nach Köln fahren, das wäre der nächste, oder lieber abends zu einem Kumpel? Der hat einen Beamer und Bruce Lee-Filme. Der Beamer steht auf dem Boden und ist so groß wie ein halber Sarg mit drei Farbscheinwerfern. Trotzdem muss man die dicken Vorhänge zuziehen, sonst sieht man nix auf der Leinwand. Wahrscheinlich nervt die kleine Schwester wieder, also lassen wir's. Ein anderes Mal. Plötzlich kommt so ein alter Typ mit seiner Trethupe, klar, dass der Kläffer nicht angeleint ist. Und nicht hört. Zielstrebig kommt er auf mich zu und schnappt auf Schienbeinhöhe in meine Jeans. Er kassiert einen Tritt, jault und der Alte fängt das Maulen an. Hätte den Wadenbeißer besser mal angeleint oder sich einen mit Zähnen geholt, denn die Töle kam ja kaum durch die Jeans, geschweige denn die Sanchos. Plötzlich hat er dann doch so eine Automatikleine, macht kurz den Lauten, dreht aber dann um, als ich langsam ein paar Schritte auf ihn zugehe. Besser ist. Großes Gelächter von den anderen. Die Jeans hat nicht mal Löcher. B's Kater hat größere Zähne, frotzeln wir. Was waren wir Helden? Damals, vor 38 Jahren. Herzlich willkommen hier im Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 189, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Kaufhaus Dahl gibt's nicht mehr. Das hässliche zweigeschossige Gebäude wurde vor Jahren abgerissen und durch ein anderes ersetzt. Jetzt Rewe. Was aus den Jungs von damals geworden ist, ich weiß es nicht. Man hat sich aus den Augen verloren, aus dem Leben, aus dem Sinn. Fotos gibt es auch keine. Damals war noch alles analog und Handys Zukunftsmusik. Es gab das B-Netz, was jedoch absolut unerschwinglich für uns war, und das C-Netz kam gerade auf. Es waren die Zeiten der Dorfdiskos in Jugendheimen und Turnhallen nebst Prügeleien davor. Die Welt auf dem Dorf war einfach. Deutschland war geteilt, im Osten gab es einen eisernen Vorhang und es herrschte kalter Krieg zwischen den Westmächten und dem Ostblock. Die Möglichkeit, dass er heiß wird, war allgegenwärtig, wurde aber erfolgreich verdrängt. Der letzte Krieg in Deutschland war knappe 1,5 Generationen her, zumindest die Großeltern erinnerten sich noch. An die Nazis, an die Toten, an die Vertreibung, an die Kriegsgefangenschaft, an die Versehrten. Sie redeten nicht oder nur selten darüber, vielleicht zu selten. Aber Reden rief die Gräuel zurück ins Bewusstsein. Jene verdrängten Bilder, die man zu gern vergessen hätte, aber nicht konnte. Derartiges durfte sich nie mehr wiederholen. Kinder, Enkel, Urenkel sollten es besser haben. Wiederaufbau, Wirtschaftswunder, Wehr bzw. Ersatzdienst. In der Schule wurde dir als erstes klargemacht, was sein könnte. Katastrophenschutzunterricht. Klare Filme, klare Bilder. Manche verließen zum Kotzen den Unterricht. Beim Bund kam Stufe 2. Kampfmittelunterricht und welche Auswirkungen sie haben, in Bild und Ton, damit du den ABC-Schutz nicht verbockst. Und Staatsbürgerkunde, um zu wissen, was man warum verteidigt, falls es dazu kommen sollte. Deutschland war geteilt. Wir waren gewarnt. 1989 fiel die Mauer. 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Heute, mit 1,5 Generationen ohne jegliche Vorstellung über das, was wäre, wenn, beginnt die Geschichte erneut. Aber es wird schon nicht so schlimm werden, sagen sie. Sie haben keine Ahnung. Er ist wieder da. Auch wieder da ist Kochen mittels Waffeleisen. Am 12.06.2024 trötet der Backhauscast auf Mastodon, dass in einer Episode Abenteuerleben auf Kabel 1 Menschen Dinge in einem Waffeleisen kochten und dass es sogar ein extra Kochbuch gäbe. Erinnerungen an Wanda, das Wanderwaffeleisen, kommen hoch. Und an Jack, der seinerzeit aber... Springen wir zurück zur Episode TJ Mind 005 vom 14.07.2020 und hört selbst. Die Losfee war mir nicht hold, nicht für alles Geld und Gold. Sie hat sich einfach anders entschieden und traurigerweise mein Los gemieden. Die Losfee war mir nicht hold, nicht für alles Geld und Gold. Tja, liebe Losfee, wenn das nicht mal ein Hauch ungeschickt war. Als Konsequenz ist zu erleben, es wird nun keine Waffeln geben. Das Eisen ist ab heute verflucht, denn es hat TJ nicht besucht. Der Fluch, erst einmal ausgesprochen, wird niemals und durch nichts gebrochen. Drum gebe ich dir den guten Rat, vergelt's mit einer guten Tat. Stimm ihn halt milde, stimm ihn gut. Du weißt nicht, wie man dieses tut. Besänftge einfach die Mimöse mit einer Wanderluftfritteuse. In diesem Sinne alles Liebe, macht Kumpel Zahnfee jetzt die Biege. Heute ist die Folge Nummer 27. Owner of a Lonely Hartwaffel, ihr habt's bestimmt erkannt. Ja, das Wanderwaffeleisen ist hier eingetroffen und ich habe es ausprobiert. Was heißt ich? Nein, ich habe es ausprobieren lassen. Vom TJ. Weil ich wollte mir meinen Stoff nicht so versauen. Ich bin ja halt nur eine Stoffpuppe. Und es hat funktioniert und die Waffeln waren super fluffig, dank der holden ihrem Teig. Nein. Dank des Teigs der Holden. So sieht's aus. Aber wir haben nicht nur Waffeln gemacht, sondern auch Fotos und ein Video und überhaupt. Und jetzt freue ich mich darauf, endlich in den Backhauscast zu kommen. Wobei, auch das wird wahrscheinlich der TJ machen. Weil ich bin ja nur eine Stoffpuppe. Das Wanderwaffeleisen. Es war einmal ein Wanderwaffeleisen namens Wanda, das wurde von Monat zu Monat verlost. Die meiste Zeit verbrachte es in seinem Karton und manch ein Gewinner packte es nicht einmal aus. Viele hatten es schon gewonnen und manche Menschen besuchte es schon zum mehrfachen Male. Die Gewinner legten Andenken bei, schrieben Rezepte und das Waffeleisen freute sich jedes Mal, wenn es jemand aus seiner Verpackung zog und etwas in ihm buk. So gingen die Jahre ins Land. Eines schönen Tages zog die Backhauscast-Losfee das Los einer Stoffpuppe, die ähnlich wie das Wanderwaffeleisen recht selten benutzt wurde und ihre Zeit meist auf einem Stuhl in der verwahrlosten Dosenhausener Radiostation verbrachte, sofern ein dort ebenfalls wohnender Podcaster sie nicht für illusorische Fotos oder Videos missbrauchte. Letzterer war, wenn überhaupt, im Netz unter dem Namen TJ bekannt und er hatte es sich in den Kopf gesetzt, das Wanderwaffeleisen zu gewinnen. Dies galt es, um Wanderwillens zu verhindern und so bewarb sich die Stoffpuppe ebenfalls um das Küchengerät, in der Hoffnung, dass das Los sie und nicht TJ ereilen sollte. Leider bedachte sie dabei nicht, dass der gemeinsame Haushalt das Waffeleisen nicht vor TJs Zugriff schützen konnte und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Als das Waffeleisen eintraf, bemächtigte sich TJ sofort des Kartons und öffnete ihn. Lange schon hatte er sich ausgemalt, wie es sein würde, das Waffeleisen zu gewinnen und was er alles darin zubereiten könne. Seine Idee war es, darin eine Wurstwaffel zu probieren. Dazu würde er einen Brotteig außen herumlegen und innen Wurstbrät auffüllen oder den Teig mit dem Brät verrühren und daraus Waffeln backen. Er klärte mit dem ortsansässigen Metzger, dass er Brät bekommen könne und sein Plan stand ausgereift vor seinem geistigen Auge. Seine Vorstellung platzte allerdings jäh, als er im vorliegenden Ordner lesen musste, dass Herr Urbiwan schon eine Mettwaffel zubereitet hatte. Was nun? Während TJ noch darüber sinnierte, offerierte ihm seine Holde, dass es am nächsten Abend Pizza geben solle. Dies brachte ihn wiederum darauf, dass man gegebenenfalls eine Art Pizzawaffel backen könne. Und als der nächste Tag anbrach, war er guter Dinge. Zunächst gab es Waffeln. Dies galt insbesondere der Reinigung. Die erste Waffel ist immer zum Saubermachen, obwohl das Waffeleisen in tadellosem Zustand eingetroffen war. Nach der nachmittäglichen Waffelbäckerei blieb Wanda in der Küche stehen, während TJ ungeduldig auf den Abend wartete. Endlich war es soweit und TJ gedachte, seinen neuen Plan in die Tat umzusetzen. Er belegte dazu den unteren Teil des Eisens mit Pizzateig, legte Salamistückchen und Reibekäse drauf und bedeckte das Ganze mit einer weiteren Schicht Pizzateig. Dann schloss er das Eisen und schaltete es ein. Es dauerte nicht lange, da gab es einen lauten Knall. Offensichtlich war die Pizza aufgegangen und erzeugte im Eisen einen so hohen Druck, bis der Verriegelungshaken sich geräuschvoll löste. Glücklicherweise brach dabei nichts entzwei. Nach kurzer Zeit war die Pizzawaffel auf den Flächen ausgebacken, der Rand hingegen war noch weich. Da überlegte sich TJ, die Waffel im Backofen fertig zu backen. Diese heizte ohnehin gerade vor, weil die Holde darin Blechpizza backen wollte. Während die Pizzawaffel nun im Ofen bug, versuchte sich TJ in einer weiteren Waffel, diesmal mit Pilzen und viel dünnerem Teig. Darüber vergaß er den Backofen und als die Pizzapilzwaffel fertig war, zog ein dezenter Geruch nach verbranntem Toast durch die Küche. Schmackhaft, aber sehr trocken fiel die Verkostung der Pizzapilzwaffel aus, als sich die Holde zeitgleich an die Pizzasalami-Waffel im Ofen erinnerte. Sie war bereits von kräftig dunkelbrauner Farbe und hart wie Holz, knusprig und trocken. Mehr Käse und vor allem Tomatensoße hätten hineingehört. Bei diesem Fazit ließ es TJ bewenden und hoffte auf die Blechpizza. Fazit 2: Die Holde hat Arbeit. Mit dieser Bombensensation endet diese Geschichte. Das Wanderwaffeleisen hat es trotz aller Widrigkeiten überstanden und harrt nun geputzt in seiner Verpackung neuen Gewinnern, hoffend, dass es nicht TJ sei. Wobei letzterer bereits über neue Rezepte sinniert. Viele Grüße aus dem Oberbergischen Land, möge die Losfee euch hold sein, der Jack und Traveling Jack. Nebst der Holden. Neulich war ich im Backhauscast. Eigentlich hat ja die Stoffpuppe das Wanderwaffeleisen gewonnen, aber da die Stoffpuppe ohne mich ja nun nix kann, war ich im Backhauscast als Gast geladen und es war eine recht lustige Geschichte. Wer sich das anhören möchte, kann das gerne auf der Seite des Backhauscasts als Podcast herunterladen. Mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Das Wanderwaffeleisen macht sich jetzt auf in Richtung Eifel und naja, vielleicht gewinne ich es ja irgendwann nochmal wieder. Knapp 4 Jahre ist das her. Kinners, wie die Zeit vergeht. Sie rennt förmlich und nix passiert. Ich lebe quasi live im Sommerloch. Die alte Gartenpumpe ist kaputt, will sagen, die Isolierung der Anschlussleitung bröselt vor sich hin. Nach gut 20 Jahren kann das passieren. Ich habe mir eine neue gekauft, die kann tiefer absaugen und kommt auch mit Schmutzwasser und größeren Bröckchen klar. Angeblich pumpt die 16.000 Liter pro Stunde, das sind 4,4 Liter pro Sekunde. Ideal, um das Wasserspiel im Garten abzupumpen. In 20 Sekunden, dann kann ich den Wildwuchs drumherum und drin freischneiden und den Behälter Hochdruck reinigen. Anschließend müsste ich die Filter reinigen und abschließend nach dem Wiederbefüllen kann das Ding wieder plätschern. Das freut die Vögel und Insekten. Auch sollte ich mir für die Pumpe bei Zeiten noch 30-40 Meter Gewebe Flachschlauch kaufen. Für den Fall, dass wieder erwarten und trotz erhöhter Lage Wasser ins Haus käme. Unwahrscheinlich heißt er nicht ausgeschlossen, zumal das Wetter immer unberechenbarer wird. Überhaupt ist haben besser als brauchen. Viel Platz nimmt so ein Schlauch auch nicht weg, weil er flach, also platt gefaltet auf einer Spule aufgewickelt ist. Und apropos haben ist besser als brauchen, die ältere Dame von nebenan hat Raben gekauft. Eigentlich brauchte sie einen, aber weil ich auch immer schon einen haben wollte, uneigentlich 2. Sie benötigt ihren mutmaßlich zum Verscheuchen von Vögeln, was mich wundert, weil Vogelhaus, aber egal. Was ich mit meinem mache, ist noch ungewiss. Klar ist nur, als Poe-Lesender benötigt man definitiv einen Raben. Als Geocache-Owner auch und als Rabenvögel-Fan sowieso. Deshalb habe ich nun einen Plasteraben und die Holde als Besitzerin diverser Möwen und Robben kann nicht einmal was dagegen sagen. Raben. Raben haben Schnäbel, Raben sind immer schwarz, Raben können krähen, Raben kleben nicht an Harz und Raben sind so stolzierend. Raben sind auf ihre Art frappierend, Wer nen Raben hat, der hat's gut. Rabenvögel zeigen immer Mut. Außer sie sind aus Plastik und haben einen gelben Schnabel. Wer zum Henker kommt auf den Gedanken, des Rabens Schnabel gelb zu malen? Frevel, aber irgendwas ist ja immer. Und die gute Nachricht kommt zum Schluss. Alle vier verbliebenen Systeme der Voyager 1 senden angeblich wieder. Zwar soll es noch kleinere Restarbeiten geben, zum Beispiel müssen wohl noch die Zeiterfassungssysteme der Bordcomputer synchronisiert werden, aber hey, mit dieser Bombennachricht endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 189 vom 13.06.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Podcast Logbuch vom 15.06.2024. Nachtrag. Pünktlich habe ich die Veröffentlichung nicht geschafft, weshalb die beste Nachricht noch reinpasst. Ich freue mich wie ein Schnitzel, denn ich habe eine Podkarte erhalten. War eben in der Post, und zwar aus Immenstadt, von einer fränkischen Podcast-Hörerin. Vielen Dank und liebe Grüße.